Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Verdauung ist ein komplexer Ablauf, an dem viele Organe beteiligt sind. Diese Gemeinschaftsarbeit ist ein Wunder der Natur. Damit der Verdauungsprozess reibungslos funktioniert, müssen viele Rädchen perfekt zusammenspielen. Sich an den Tisch setzen und essen. Ein Alltagsritual, scheinbar banal. Doch wie wir Nahrung aufnehmen und verwerten, dahinter steckt ein kleines Wunderwerk der Natur. Stellen wir uns zum Beispiel einen kleinen Snack vor. Ein italienisches Ciabatta mit Mozzarella und Tomaten. Es enthält etwa 40 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm Fett und 20 Gramm Eiweiß. Die darin enthaltenen rund 400 Kalorien genügen, um eine Büroangestellte während eines mehrstündigen Meetings mit Energie zu versorgen und damit ihre Grundfunktionen wie Atmung, Blutkreislauf und Wärmeversorgung zu sichern. Aber diese Energie ist an die Nährstoffe der Ciabatta-Semmel chemisch gebunden. Um an sie heranzukommen, muss der Körper die Molekülketten, aus denen die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße bestehen, mit Hilfe von Enzymen und Hormonen aufspalten und zerkleinern. Diesen aufwendigen Prozess nennt man Verdauung. Der Anblick der Tomaten-Mozzarella-Semmel. Das ist der Startschuss für den Verdauungsprozess. Sobald das Auge dem Gehirn die Information von einer anstehenden Mahlzeit übermittelt, setzt die Produktion von Verdauungssäften ein. Aus den Mundspeicheldrüsen strömt Speichel, bis zu 1,5 Liter am Tag. Nach einem herzhaften Bissen macht er die Speise gleitfähig und desinfiziert sie. Und er enthält Amylasen. Das sind die Enzyme zur Verdauung von Kohlenhydraten. Wenn ich eine Semmel in den Mund nehme und lange kaue, wird sie irgendwann süß. Und das ist der Effekt dieser Enzyme, die sozusagen die Stärke spalten und dann entsteht Zucker. Sagt Professor Martin Storr, Gastroenterologe vom Zentrum für Endoskopie im Klinikum Starnberg. Zugleich befördert die Zunge die durch Zähne und Enzyme zerkleinerte Ciabatta-Semmel Richtung Rachen. Sofort legt sich der Kehldeckel über die Luftröhre, damit keine Nahrungsbröckchen hineinfallen. Das Schlucken. Das ist der letzte Vorgang, den der Mensch bewusst ausführt. Von nun an steuert sich der Magen-Darm-Trakt vollkommen autonom. Erst das Ausscheiden der Nahrung am Ende des Verdauungsprozesses ist wieder unserem Willen unterworfen. Wellenförmige Muskelbewegungen der Speiseröhre transportieren nun den Happen innerhalb von Sekunden Richtung Magen. Weil die Nahrung dabei nicht einfach nur der Schwerkraft folgt, kann man auch im Liegen oder, theoretisch, sogar im Handstand essen. Und im Magen geht dann die Verdauung weiter, da kommen andere Enzyme dazu. Da geht insbesondere die Proteinverdauung los, also Eiweiße werden davor verdaut und der Magen fängt dann an durchzukneten, dass die Dinge, die wir nicht gut genug gekaut haben, doch noch in kleinere Stücke zermahlen werden. Der Magen ist richtig kräftig. Der ist fast 1 Zentimeter von der Muskelschicht dick. Der kann richtig kräftig mahlen. Ja, das ist ein Mahlwerk, der Magen. Die Schleimhaut des sackförmigen Magens ist mit Drüsenzellen ausgekleidet. Ein Teil von ihnen produziert Magensäure, die die Nahrung zersetzt und die darin enthaltenen Mikroben vernichtet. Andere Zellen sind an der Produktion des Enzyms Pepsin beteiligt. Pepsin ist auf Proteinspaltung spezialisiert und zerkleinert nun den Mozzarella. Damit der Magen sich nicht selbst verdaut, stoßen weitere Drüsenzellen einen schützenden Schleim aus, der die Innenwand des Magens überzieht und die Säure neutralisiert. Wir brauchen immer wieder Säure, die aus dem Magen in die Speiseröhre aufsteigt, damit die Speiseröhre gereinigt wird. Das passiert bei jedem von uns bis zu 5% der Tageszeit, ohne dass wir es merken. Das ist eine ganz normale physiologische Funktion. Wenn das häufiger stattfindet, dann kann sich die Speiseröhrenwand entzünden und dann spüren wir es plötzlich als Sodbrennen. Und für dieses häufiger gibt es unterschiedliche Gründe. Der häufigste Grund ist, dass der Schließmuskel, der den Magen gegen Speiseröhre abdichtet, nicht mehr richtig funktioniert. Der muss ja prinzipiell immer eng sein, aber muss auch diese Reinigungsfunktionen ermöglichen, also kurzfristig aufgehen. Und bei Patienten, die regelmäßig Sodbrennen haben, geht der Schließmuskel einfach zu oft auf. Die Tür steht dauernd offen. Druck auf den Schließmuskel des Magens, zum Beispiel bei Übergewicht, begünstigt das Sodbrennen. Ähnlich wie Stress, fettes Essen und Kaffee, weil der Magen darauf mit einer Überproduktion von Säure reagiert. Die größten Feinde der Speiseröhre und des Magens sind Alkohol und Nikotin. Dem Magen Ärger machen können aber auch Viren, Bakterien und Pilze, mit denen die Magensäure allein nicht fertig wird. Deshalb hat sich der Großteil der Abwehrzellen des Immunsystems im Verdauungstrakt positioniert. Beim Ansturm feindlicher Mikroben startet das Immunsystem sein Notfallprogramm. Das Zwerchfell und die Bauchmuskulatur ziehen sich zusammen. Der Mageninhalt wird zurückbefördert. Wir übergeben uns. Die im Magen zu Brei verarbeitete Tomaten-Mozzarella-Semmel hat inzwischen den Magenausgang, den sogenannten Pförtner, erreicht und wird in kleinen Portionen in den ersten Abschnitt des Dünndarms, den Zwölffingerdarm, entlassen. Hier schalten sich zwei weitere Organe in den Verdauungsprozess mit ein. Die Bauchspeicheldrüse, die neben dem den Blutzuckerspiegel senkenden Hormon Insulin weitere Verdauungsenzyme produziert, und die Leber, die Stoffwechselfabrik, die über die Gallenblase ihr Gallensekret beisteuert. Denn neben den bereits vorverdauten Kohlenhydraten und Proteinen sind nun auch die im Mozzarella enthaltenen Fette dran. Die Galle emulgiert sie in kleine Tröpfchen, damit sie die Lipasen, also fettspaltende Enzyme, leichter zerlegen können. Die Ausführungsgänge beider Organe münden im Zwölffingerdarm. Aus der einen Richtung kommt der Gallesaft, der uns hilft bei der Fettverdauung. Aus der anderen Richtung kommen die Bauchspeicheldrüsensäfte, die helfen uns bei der Fettverdauung und bei der Kohlenhydratverdauung. Und auch Enzyme aus der Dünndarmschleimhaut helfen bei der Verdauung. Das heißt, das wird jetzt an der Stelle sehr gut durchmischt. Und die Enzyme werden aktiviert dadurch, dass der Bauchspeicheldrüsensaft nun nicht sauer, sondern alkalisch ist. Also ist alles aufeinander abgestimmt. Und da braucht sie kleine Portionen, damit sozusagen die Speise nicht nur verdaut werden kann durch die Enzyme, sondern dann auch das, was wir brauchen, aufgenommen werden kann. Um möglichst viele Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen zu können, hat der Dünndarm seine Oberfläche auf riesige Maße vergrößert. Mit all seinen Windungen ist er fast 5 Meter lang und hat viele Falten, die mit fingerartigen Ausstülpungen ausgekleidet sind, den millimeterhohen Zotten. Diese wiederum sind von winzigen, fadenförmigen Ausläufern, den Mikrovilli, umsäumt. Würde man all die Falten, Zotten und Ausläufer ausklappen, wäre der Dünndarm so groß wie ein Tennisplatz. Die Menge dessen, was aufgenommen wird aus dem Speisebrei, die variiert ein bisschen. Zum einen, je nachdem, wie viel ich esse. Wenn ich sehr, sehr viel esse, dann zwinge ich meinen Darm ein bisschen Geschwindigkeit zu machen, dann geht auch vieles verloren. Ja. Wenn ich selber eher ein dünner Typ bin, dann ist mein Magen-Darm-Trakt eher so, dass er schaut, er holt das Maximale raus, um sozusagen ein bisschen Reserve zuzulegen, also aufzuspecken. Das ist individuell. Und dann gibt es auch gute und schlechte Futterverwerter. Das ist ein bisschen ungerecht, ja, weil die guten Futterverwerter, die stehen meistens vorm Spiegel und freuen sich gar nicht über ihre Figur. Aber das ist einfach so. Das Leben ist nicht ganz gerecht. Zurück zu unserer Semmel. Durch quetschende und pendelartige Bewegungen der Darmmuskulatur wird sie, inzwischen als Brei, durch den Dünndarm geschoben. Die von seiner Schleimhaut gebildeten Enzyme zerlegen die Nährstoffketten weiter, bis hin zu einzelnen Molekülen. Nun hat sich die Semmel in Monosaccharide, Aminosäuren sowie Fettsäuren und Glycerin verwandelt. Zusammen mit Vitaminen und Mineralstoffen, die der Körper nicht chemisch aufspalten muss, werden die Nährstoffe nun über winzige Kanäle in der Darmschleimhaut ins Blutsystem aufgenommen. Der Verdauungsprozess ist abgeschlossen. Über Blut und Lymphe gelangen die Nährstoffe zunächst in die Leber, wo sie verstoffwechselt, also abgebaut, umgebaut und je nach Bedarf neu zusammengebaut werden. Von hier aus trägt das Blut sie zu den Zellen, in denen sie in Energie umgewandelt werden oder als Baustoff für neue Strukturen dienen. Professor Hans Hauner, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin der Technischen Universität München, teilt die lebenswichtigen Substanzen, die in der Nahrung enthalten sind, in 3 Gruppen ein. Die erste, das sind die sogenannten Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Das benötigt der Körper im Wesentlichen für die Energiegewinnung. Daraus kann er sozusagen seine chemische Energie herstellen, damit er funktionieren kann. Das ist sozusagen das Benzin unseres Körpers. Der Körper nutzt die Makronährstoffe aber auch als Baumaterial, zum Beispiel für Zellen, Enzyme und Hormone. Zu der zweiten Gruppe, den Mikronährstoffen, zählen rund 45 Vitamine, Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium und Spurenelemente, zum Beispiel Eisen, Zink und Selen. Die Mikronährstoffe sind an unzähligen Reaktionen im Körper beteiligt. Sie sorgen unter anderem für Wachstum, ermöglichen Zellerneuerung und steuern Abwehr- und Reparaturvorgänge. Und die dritte Gruppe, das sind die in Obst, Gemüse und Getreide enthaltenen Ballaststoffe. Das sind chemisch betrachtet im Wesentlichen Kohlenhydrate, die der Mensch nicht aufspalten kann, nicht verwerten kann. Und deshalb werden sie wieder ausgeschieden oder im Dickdarm dann weiterverarbeitet. Die Ballaststoffe sind zwar nicht verwertbar, aber sie vergrößern den Darminhalt und bewirken, dass er schneller weitertransportiert wird. Auf diese Weise regen sie die Verdauung an und beugen der Verstopfung vor. Darüber hinaus haben die Ballaststoffe noch weitere positive Effekte, sagt Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner. Sie haben also eine hohe Schutzfunktion, zum Beispiel auch gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten, gegen Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes. Also sehr viele Komponenten sind in unserer Nahrung enthalten, die etwas mit der Funktion des Körpers und damit auch seiner Gesundheit und möglicherweise seiner Krankheit zu tun haben. Überschüssige Nährstoffe werden als Energiereserve abgelagert, als schnell verfügbarer Zucker in der Leber und im Fettgewebe langfristig als Fett. Die kleinsten Bausteine der Tomaten-Mozzarella-Semmel sind zu Teilen unseres Körpers geworden. Das Verdauungssystem. Ein Wunderwerk. Denn woher weiß die Bauchspeicheldrüse, dass es an der Zeit ist, Verdauungssäfte auszustoßen? Und wie erfährt der Magen, dass der Darm bereit ist, eine neue Portion Nahrungsbrei aufzunehmen? Für die Koordination der Abläufe sorgt ein Netz aus hunderten Millionen Nervenzellen, die die Wände der Verdauungsorgane auskleiden. Es ist, gleich nach dem Gehirn, das zweitgrößte Nervenballungsgebiet im Körper. Professor Martin Storr, Gastroenterologe vom Zentrum für Endoskopie im Klinikum Starnberg. Das ist das Allerspannendste, das ist die Darm-Hirn-Achse. Ja, unser Nervensystem aus dem Darm kommuniziert kontinuierlich untereinander, ja, also jede Darmregion kommuniziert mit sich und gleichzeitig immer nach oben ins Gehirn. Das heißt, da wird sozusagen koordiniert, bin ich gerade in einer Verdauungsphase oder muss ich sozusagen gerade meine Energie konzentrieren, weil ich bin auf der Flucht vor irgendwas. Kontinuierlich wird da kommuniziert, auch im Nicht-Verdauungszustand wird gerade koordiniert, es ist alles in Ordnung oder ich speichere den Stuhlgang noch ein bisschen und auf die Toilette gehe ich erst in einer Stunde. Das findet alles in unserem Unterbewusstsein in der Darm-Hirn-Achse statt. Mit anderen Worten, das Nervensystem im Darm arbeitet autonom. Das Gehirn wird aber über jeden Schritt informiert und behält die Kontrolle. 90% der Informationen funkt der Darm nach oben. Doch das Gehirn sendet auch Signale an den Darm und legt, zum Beispiel bei Stress, die Verdauung einfach lahm. Die zeitliche Koordination der Verdauungsvorgänge funktioniert in der Regel gut, sagt Professor Martin Storr. Wo wir schon Probleme haben können, ist, wenn wir vom ein oder anderen Enzym zu wenig haben. Ja, dann geht es in Verdauungsstörungen hinein. Wenn zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse zu wenig ihres Enzyms produziert, dann produziert sie immer noch zur richtigen Zeit, aber zu wenig, dann habe ich plötzlich Probleme mit der Fettverdauung. Dasselbe kann mit der Galle passieren, dasselbe kann mit verschiedensten Enzymen der Kohlenhydratversorgung oder auch mit Pumpen, die sozusagen Energie aus dem Darm in den Körper aufnehmen, funktionieren. Immer wenn solche Puzzlesteine eine Fehlfunktion haben, dann äußert sich das in den Beschwerden. Blähungen, Schmerzen und Durchfall. So unterschiedlich die Ursachen der Verdauungsbeschwerden sein können, die Symptome sind meistens gleich. Der von der belegten Semmel übrig gebliebene Brei passiert nun im rechten Unterbauch, die sogenannte Bauhinsche Klappe. Sie dichtet den Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm ab. Mit dabei die unverdaulichen Reste der Tomate. Der Mensch kann damit nichts mehr anfangen. Doch die Bewohner seines Dickdarms freuen sich darauf. Im Dickdarm wird im Wesentlichen aus dem Stuhl Flüssigkeit zurückgewonnen und es wird sozusagen ein bisschen durch Bakterien der Rest fermentiert, was übrig geblieben ist. Das ist die große Stunde, wo die Bakterien eigentlich den Rest rausholen aus den Lebensmitteln, aber die große Verdauungsfunktion ist zu dem Zeitpunkt schon gelaufen. der Dickdarm, der sich in umgekehrter U-Form durch die Bauchhöhle zieht. Das ist der am dichtesten besiedelte Lebensraum der Erde. 100 Billionen Bakterien, darunter über 1000 Arten, teilen sich die Darmwohngemeinschaft und leben mit ihrem Wirt in einer symbiotischen Beziehung. Sie verwerten den Abfall und produzieren dabei Substanzen, die für den Menschen nützlich sind. Der größte Teil unserer Darmbakterien ist gut und die helfen uns in irrsinnig vielen Funktionen. Die helfen sogar bei der Verdauung, die produzieren sogar Vitamine und Spurenelemente und Fettsäuren für die Darmschleimhaut, das heißt, die füttern uns sogar. Die helfen uns beim Erlernen von Immunfunktionen, die können bösen Bakterien sozusagen gewisse Eigenschaften erkennen, die sie dann unseren Immunzellen präsentieren, die damit plötzlich Antikörper bilden können. Das heißt also irrsinnig gut, die Darmflora. Wie sich das Immunsystem mit den Darmbakterien arrangiert, wie er Freund und Feind unterscheidet, das weiß man noch nicht genau. Fest steht, damit der Mensch gesund bleibt, sollte seine Darmbesiedlung möglichst artenreich sein. Und die guten Bakterien müssen die bösen im Zaum halten. Bei Antibiotikaeinnahme oder bei einseitiger Ernährung kann die Zusammensetzung der Darmbewohner aus dem Gleichgewicht geraten. Das verursacht nicht nur Verdauungsbeschwerden, sondern schwächt auch das Immunsystem. Möglicherweise gehen sogar Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Allergien und Depressionen auf das Konto einer Dysbalance im Darm. Eine These, die in der Fachwelt noch umstritten ist. Auch eine intakte Darmbesiedlung kann kurzfristig Ärger machen. So kann es durchaus sein, dass unsere Tomaten-Mozzarella-Semmel während der letzten Verdauungsphase Gase bildet und damit Blähungen verursacht. Ohne funktioniert es nie. Der Mensch ist ein Bioreaktor und das werden wir nicht ändern können. Ja, ist auch gut so. Es verdaut, es gärt und damit brodelt es in uns. Und die Darmbakterien werden sozusagen immer mitspeisen, also mit vergären und mit brodeln. Aber das hat natürlich gewisse Einschränkungen. Das eine ist, je nachdem wie viel ich esse, umso mehr biete ich meinen Darmbakterien an. Das heißt, ein Vielesser wird prinzipiell auch mehr gären. Es hat aber auch damit zu tun, was ich esse. Ja? Darmbakterien lieben freie Zucker, lieben Fruchtzucker, lieben Milchzucker. Das sind alles Dinge, da freut sich ein Darmbakterium drauf. Also das Happy Meal für die Darmflora. Nicht nur von Haus aus ungesunde, also zuckerhaltige und fette Speisen können Blähungen und Bauchschmerzen auslösen, sondern auch grundsätzlich gesunde, aber eben blähende, wie Sauerkraut oder Bohnen. Und jeder von uns verdaut anders. Es gibt Lebensmittel, die der Einzelne einfach nicht verträgt. Milch und Obst sind an sich gesund, nur nicht für jeden. Professor Hans Hauner, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin der Technischen Universität München. Jeder Mensch kann anders reagieren auf das gleiche Lebensmittel. Und wenn ich weiß, ich vertrage Zitrusfrüchte schlecht, dann sollte ich davon halt Abstand halten und dann vielleicht lieber auf andere Obstarten ausweichen. Das ist einfach eine ganz pragmatische Vorgehensweise. Das Beste ist, das wegzulassen, was dem Körper schadet, sagt Ernährungsmediziner Professor Hans Hauner, und ihm das zu geben, was er braucht. Also viel Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide in Maßen. Und dazu noch etwas Fleisch, Milchprodukte und pflanzliche Öle. So kann ein gesunder Speiseplan aussehen. Ein Punkt ist vielleicht auch noch, weniger diese hochverarbeiteten Lebensmittel zu konsumieren, die ja heute in Supermärkten weit angeboten werden, weil da entstehen durch die Verarbeitungsprozesse eher Nachteile, wie zum Beispiel eine hohe Energiedichte oder Verlust auch an Ballaststoffen, sodass diese Produkte oft nicht gut sind. Eine Tiefkühlpizza steht ohne viel Aufwand auf dem Tisch. Fastfood-Gerichte lachen einen an jeder Straßenecke an. Der Überfluss, das ist das größte Problem des heutigen Menschen, sagt Professor Hans Hauner. Die modernen Zivilisationskrankheiten wie Arteriosklerose und Diabetes gehen auf das Konto der Überernährung. Menschen essen heutzutage oft nicht wie früher dreimal am Tag zu bestimmten Zeiten, sondern wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Wir nennen das Snacking. Es wird ständig irgendwo was angeboten und dann greifen halt die Menschen zu, ohne dass sie hungrig sind, ohne sich große Gedanken zu machen. Und das ist natürlich gefährlich, weil man damit ein bisschen die Kontrolle verliert. Das, was man so zwischendurch isst, ist meistens auch nicht besonders gesund. Und da droht natürlich dann auch, dass man übergewichtig wird. Wir können unserem Körper allein schon viel Gutes tun, wenn wir dem Verdauungssystem zwischen den Mahlzeiten Ruhepausen gönnen, etwa von 2 bis 3 Stunden. Wenn man kontinuierlich isst, kann sich der Dünndarm nicht reinigen. Dadurch kommt es zur bakteriellen Fehlbesiedlung mit all ihren Beschwerden, sagt Gastroenterologe Professor Martin Storr. Neben dem unkontrollierten Essen hat unser Verdauungssystem noch einen weiteren Gegner, den Stress. Der Körper hat verschiedenste Funktionen. Die eine Funktion ist, dass wir verdauen, und eine andere Funktion ist, dass wir tätig sind und arbeiten. Das heißt, wenn ich mich zum Verdauen hinsetze, signalisiere ich meinem Körper, so, jetzt kannst du verdauen, ich gebe dir genügend Muße dafür, und dann kann er das in Ruhe tun. Wenn ich während des Essens Zeitung lese, E-Mails beantworte, telefoniere oder idealerweise noch andere Tätigkeiten mache, kann mein Körper nicht ordentlich verdauen, und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er rebelliert. Der schnelle Happen auf die Hand zwischen 2 Meetings stillt zwar spontan den Hunger, auf Dauer aber überfordert er unser Verdauungssystem. Wenn man seine Darmgesundheit ganz pauschal erhalten will, dann sollte man das tun, was einem seine Mutter und die Großmutter schon gesagt hat. Setz dich zum Essen ruhig hin, sitz aufrecht, kaue ordentlich, nimm dir genügend Zeit und danach mach einen Verdauungsspaziergang. Und wenn wir das beachten, dann könnten wir schon viel, viel Gutes tun. Das war die Sendung Der Weg der Nahrung, wie die Verdauung funktioniert. Eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts. Autorin Hanna Dragon. Es sprachen Hemmer Michel und Andreas Neumann. Technik Daniela Röder. Regie Irene Schuck. Redaktion Matthias Eggert.